Sehr geehrte Tix Organismix, Alex, Alex, wir melden uns mal wieder nach längerer Pause zurück. Genau genommen haben wir jetzt schon einen Monat ungefähr nichts mehr von uns hören lassen. Ja, und ich hatte in diffusen Andeutungen ja schon vorgegeben, dass wir auch mal den Grund nennen werden, denn wir wohnen nicht mehr zusammen. Ja, jetzt könnten wir natürlich hier voll die Beziehungsseifenoper mit wir haben uns getrennt und alles ist schrecklich und ich hasse Cornelius machen. Nein, beruflicherweise hat es mich woanders hin verschlagen. Wer meinen Blog kennt, der kann das da nochmal nachlesen. Jedenfalls wohnen wir nicht mehr zusammen. Jedenfalls und das macht die Produktion von solchen Geschichten natürlich aufwendiger und reduziert die Zeiträume, in denen das möglich ist, natürlich auf diejenigen, wo wir zusammen sind. Und ob Dix Hörigs das jetzt glauben oder nicht, haben wir da auch noch andere Sachen vor. Außer Lesigstunde machen. Ja, das stimmt. Aber wir können ja an dieser Stelle schon mal die freundliche Ankündigung machen, dass wir nächste Woche... Ja, da haben wir das fest vorgenommen. Da bin ich wieder in der rheinländischen Heimat und da wollen wir eine neue Folge machen. Und damit diese Ansage jetzt nicht nur eine traurige kleine Ansage bleibt, haben wir ein schönes Internetfundstück, das wir hier jetzt mit unseren sehr improvisierten Mitteln, man hört es vielleicht auch, der Sound ist nicht so gut wie sonst, hier vorlesen wollen. Und die Überschrift lautet: Alle Zeitlinien sind seit dem 12.11.15 geheilt. Die physische Verschiebung kann jederzeit kommen. Geheilt. Also irgendwas war am 12.11. Am 12.11., lass mal überlegen. Vielleicht war das wegen Harneval. Ja, das kann sein. Urin soll ja so eine selbstheilende Wirkung haben. Haben wir ja selber schon einen Cast drüber gemacht. Siehe Folge 2 oder 3? Ich glaube 3. Ja. Also hier Urin, ziemlich gut. Ich weiß noch nicht so genau, was eine geheilte Zeitlinie jetzt sein soll. Naja, wenn die Zeitlinie auch Harneval gefeiert hat und im Suff an ihrem Bein runtergepinkelt hat und das war offen, dann ist es jetzt geheilt. Könnte das ja jetzt geheilt sein, man weiß es nicht. Ja, dann leg mal los. Liebe Lichtwesen, die hereinkommenden Energien der letzten Tagen... Jetzt kann man eigentlich schon auch... Nicht eine Zeile... Okay. Und die massive Frequenzanhebung haben mich körperlich wieder schwerstens belastet, Frequenz natürlich, aber auch zutiefst also berührt und geheilt wie nie zuvor. Das Ganze könnte man schon als Metapher auf, Alter, ich hab mir gestern derartig die Kanne zugelötet, das glaubst du nicht. Von wegen Frequenzanhebung, ne? Wenn man zum Beispiel statt Frequenz sagt Bierglas. Ja, das stimmt. Ja. Alle komischen und irdischen Energiefelder sind gereinigt von allen niedrig schwingenden Energien und Wellenwesenheiten, sodass alle bisherigen Optionen und Vorhersagen wie auch Prophezeiungen für unseren weiteren Aufstieg hinfällig sind und wir am Ursprung der Schöpfung angelangt sind. Am Ursprung der Schöpfung gleich? Das ist ja nicht schlecht. Ist relativ weit halt, ne? Ja, okay. Es wurde auch erkannt, dass alle Erfahrungen, welche wir nur auf der Erde erlebt haben, abgespeichert waren in der Erdakasha. Ja. Wie viel Megabyte sind das denn? Ich glaube 12 so ungefähr. Ist Erdakasha USB oder ESATA? USB. Ah. Ist ja am Anfang der Schöpfung. Oh Gott. Ach, deswegen USB 1.0. Ja. Das hat gedauert. Und dass diese Felder nie zuvor gründlicher gereinigt worden sind, als wie im letzten halben Jahr. 0,0 ist die Hygiene fürs Erdakasha. Der Rest von ca. 5% geschah von gestern auf heute, sodass alle Zeitlinien, die es je gab, geheilt worden sind und in einer neuen Schöpfung nichts mehr im Weg steht. Wie hat die das jetzt genau quantifiziert mit den 5%? Circa. Ja, oder gespürt, dass das jetzt... Ja, nie so wie sie müssen... Ja, das ist, denke ich, hat der General Bergfrühling, Erzengel, gechannelt oder so. Ja. Alle vorherigen Voraussagen, ausnahmsweise nicht falsch geschrieben, normalerweise wird das gerne mit Doppel-R. Ja, das stimmt. Und Prophezeiungen sind hinfällig, da wir am Ausgangspunkt der ersten Schöpfung wieder angekommen sind. Was jetzt kommt, kann niemand sagen, doch geht jetzt alles wieder nach göttlichem Plan. Ach so. Was wir so nach... und nach dann auch als feinfühlige Menschen wahrnehmen. Die physische Neuschöpfung, die neue göttliche Blaupause, kann sich ab jetzt jederzeit in den nächsten Tagen entfalten. Blaupause? Indem das alte System runtergefahren wird, Inkelo, Vukaltis, und das neue hochgefahren wird. Alles, was alle live miterleben werden. Hier, Blaupause erinnert mich sehr an Gottesmatrix. Mich erinnert das an Milka Lila Pause. Wieso ist dir das bei der Gottesmatrix nicht eingefallen? Da hieß es ja Gottesmatrix und nicht Blaupause. Nein, die hat die ganze Zeit Blaupause geschrieben. Ja, göttliche Blaupause. Blaupause bleibt Blaupause und Brautkleid bleibt Brautkleid. Und Gottesmatrix bleibt Gottesmatrix. So. Oh. Doch wie es sich wirklich ereignen wird, darüber wird gerade auf himmlischer Ebene gesprochen, unter Berücksichtigung aller Erfahrungen, die wir in 6 Schöpfungen in der Vergangenheit... Nicht 7, nicht 8, nein 6. ...in Erfahrung bringen konnten. Vor allen Dingen, wer spricht auf himmlischer Ebene? Ja, der Petrus. Ach so, ich dachte vielleicht so Piloten oder sowas. Petrus, Petrus, Okay, unsere höheren Selbste, unsere Seelenanteile aus den höheren Dimensionen, nehmen an all diesen Neufestlegungen der neuen Schöpfung teil. Die mussten unbedingt mal an die Luft, weil die den Reptiloiden das Menstrualblut ausgegangen ist und die einfach aus dieser Dimension nicht mehr so mal Urlaub machen konnten. Sobald der neue Fahrplan in Anführungszeichen festgelegt ist, kann es jederzeit losgehen. Heute am 12.11.15 ist ein Jubeltag, da all dies in so kurzer Zeit erreicht worden ist. Übrigens so jubelig, dass diese Zeile ab heute dick, also fett, unterstrichen und in pink ist, die Schrift. Da all dies in so kurzer Zeit erreicht worden ist, wovon niemand jemals zu träumen gewagt hätte. Ausgelöst durch neue, sehr hochschwingende Energien, die nie zuvor in den vorherigen Schöpfungen eingesetzt worden sind, um alles zu reinigen. Und das danach ist zwar auch noch wichtig, aber nicht mehr ganz so wichtig, deswegen ist es so in so einem Königsblau gedruckt, aber auch noch fett. Bis dahin genießt diese wundervolle Zeit ohne Druck und in der wundervollen Energie der Liebe, die uns überall umgibt, mit IE, in Liebe und Dankbarkeit zur Urquelle. Ah, Urquelle hier, ist das nicht so ein Mineralwasser? Ja. Und allen Lichtwesen? Manche nennen das auch, manche nennen auch ihren Urin so. Ja, das stimmt. Die dies ermöglicht haben, von Herzen von Charlotte. Wer all dies nicht glauben kann, der möge bitte persönlich bei der Urquelle nachfragen. Sie freut sich über euer Interesse. Vielen Dank für eure Mitarbeit, wodurch all dies erst möglich würde. Die Telefonnummer der Urquelle ist 0500 111 111. Oh 111, Gott, ist 111, das großartig. Ausrufungszeichen. Wenn du mir nicht glaubst, dann frag sie doch selber. Ja, schön, schön. Also ein schöner und kleiner Unfug. Ja. Eine schöne kleine Narretei für nebenher. Genau, und zwischendurch. Also eine gute Nachricht für euch, weil eure Lichtlinien, Lebenszeitlinien sind jetzt urinös geheilt. Ja. Und wir werden für weitere Heilung sorgen in einer neuen Lesestundenfolge. Nächste Woche. Ja, wir werden jetzt gleich noch ein Video für die Ruhrbarone aufnehmen und ich würde sagen, unser Death Metal der Woche ist in diesem Sinne auch das dazugehörige Lied, oder? Das wäre ja dann das gleiche wie bei den Ruhrbaronen. Richtig. Ja, warum nicht? Okay, dann viel Spaß mit Deutschlands Todesmetall. Kriegsmaschine. Bis. Next stop, not wollen wir natürlich einen kleinen VIP-Club einbauen. Echt? Würde ich schon sagen, oder? Ja, aber dann reicht es jetzt auch schon, weil das soll ja immer proportional zur Folge sein. Ja, aber jetzt musst du noch ganz schnell irgendeine Geheiminformation lancieren. Claudia hat meine Socken und ich hoffe, dass sie die nicht stiehlt, denn sie ist diebisch und hat auch sonst größere Probleme.